Stündchen schreibt die Zeit. Immer wieder wahr, eben kaum gekannt, dann doch zugewandt, unerwartet klar. Wandel nur zu zweit, ehe es sich verschließt, erst war beiden bang, dann ganz ohne Zwang, die Schöne und das Biest. Ewig wie die Zeit, ewig und bereit, ewig altbekannt, ewig imposant, wie die Sonne aufgeht. Märchen schreibt die Zeit, es ist ein altes Lied. Bittersüß verwirrt, ein Sinn, das man irrt und auch mal vergibt. Das Licht der Sonne strahlend sich ergießt, Märchen schreibt die Zeit in des Dichtes Kleid, die Schöne und das Biest. Märchen schreibt die Zeit in des Dichtes Kleid, die Schöne und das Biest. Ab in den Schrank mit dir, Tassi, du solltest schon längst schlafen.